Hallo und herzlich willkommen zu Rednecks. Ein diesmal wieder nur ich und der Leander, denn wir sind gerade ein bisschen knapp besetzt, ne? Ja. Und ich fange mal gleich mit der besten News des Tages an, nämlich ein Forscher, naja, Forscher. Ich formuliere das anders. Es wurde eine künstliche Intelligenz auf Los Santos losgelassen. Ja, aber mit einem gepanzerten Kuruma. Und diese künstliche Intelligenz kann nur fahren. Und das nicht mal gut. Denn es wurde eine Deep Learning AI oder künstliche Intelligenz namens Charles genutzt. Die wurde eingesetzt in einen Kuruma und kennt die Kommandos zum Fahren. Also nichts wird aussteigen. Die KI kann auch, wenn es nötig ist, wenn sie irgendwie irgendwo feststeckt, sich zurücksetzen. Und ja, momentan fährt die KI nur nach Frames, beziehungsweise nach kompletten Bildern. Und kann sich nicht daran erinnern, dass man, wenn das und das passiert, dass sie dann feststeckt oder dass sie dann das und das machen muss. Und ja, Charles weiß, wie man Autos ausweicht. Auch wenn dann hin und wieder mal die eine oder andere Leitplanke mitgenommen wird. Oder der eine oder andere Zaun. Und Charles kann froh sein, dass er einen Kuruma hat. Einen gepanzerten Ja, Kuruma. Also das würde Ding schon ich guck mal kaputt. gerade selber, wie es gerade mit dem Stream läuft. Charles gibt gerade Vollgas auf der Autobahn. Fährt nicht besonders gerade. Und Charles hat gerade mittel. Oh! Ja. Charles hat gerade frontal einen LKW gerammt. Und fährt jetzt weiter auf der Gegenfahrbahn. Also, ich guck sogar selber zu, Lerner. Meiner war schon geil. Ja, er fährt gerade auf der Gegenfahrbahn. Ja. Und dazu noch die Kommentare von, wer ist der Hauptcharakter, der reiche Typ da? Den Namen vergessen. Trevor, nee, das ist der Das Michael, ist oder? der Verrückte. Nee, Michael ist der Schwarze. Doch, nee, Michael ist es, glaube ich. Nein, Michael ist doch der Schwarze. Ich weiß es nicht. Der Weiße, der eine Wohnung hat und eine Frau. Ja, klar. Ich weiß, wie du meinst. Ja, Aber. aber also ich, damit die Nutzer einigermaßen sicher sind, wen ich meine. Ich meine nicht Trevor und nicht Michael. Nee, Ist der schon weiter? heißt der Schwarze nicht anders? Ich meine, der Schwarze ist nicht Michael, aber ich glaube, das ist Michael. Black, das ist Black Travis? Character GTA 5. Nee. List of Grand Theft Auto 5 Charakter. Franklin heißt der Schwarze. Michael DeSanta, ja. Franklin, genau. Michael DeSanta sitzt in dem Auto und flucht halt die ganze Zeit rum, wenn irgendwas gerammt wird, damit das die anderen schuld wird, während die KI gerade Schlangenlinien fährt. Ja. Das war wieder mit der Fahrtrichtung, aber am Rand. Und das sind Schlangenlinien. War jetzt nicht mehr. Ja, heck. Also die KI kann nicht besonders gut fahren, aber sie kann fahren, immerhin. Und die KI muss halt das Ganze über Kommandos kontrollieren, im Sinne von also nach links lenken, nach rechts lenken, Gas geben, Gas Ich nehme auch nachlassen. sehr viele If-Commands. Eigentlich könnte man noch richtig gut If-Commands benutzen, um halt Autos auszuweichen. Oder nicht? Ja, die KI muss ja verstehen, dass sie, also versteht ja ausweichen, weil die KI sieht ja das, was wir sehen. Die KI versteht ja nicht, was in der Welt los ist, sondern sieht genau das Bild, was wir sehen, und muss danach beurteilen, wie sie fahren muss. Und deswegen, ich glaube, die KI versteht gar nicht wirklich, dass sie sich umsehen kann und sowas. Das versteht die nicht. Dementsprechend fährt die natürlich nach dem, was sie sieht und fährt geradeaus die ganze Zeit. Deswegen dauert das da auch ein bisschen, bis sie zurückfährt, wenn sie irgendwo gehängen bleibt. Oder versteht das die KI, also dass Charles stuck ist. Ich meine, selbst bei Einparken ist Charles richtig scheiße und er fährt frontal mit 50 km/h in den Pfosten rein. Echt. Aber es ist interessant, wirklich, weil wenn du guckst, es ist besser als geradeaus fahren und nicht lenken. Charles kann immerhin. Okay, ja, ich habe gerade wieder den Stream angemacht. Charles hat einen Bus von hinten gerammt. Also, ein bisschen kann Charles fahren. Ein bisschen. Und der Macher von Charles, oder auch der Streamer Sentdex, auf dem Kanal wird Charles nämlich gezeigt, also streamt Charles gerade, mit 893 Zuschauern. Der Macher hat gesagt, dass er vielleicht noch Charles eine Kurzzeitgedächtnis hinzufügen kann, damit Charles einigermaßen versteht, was passiert ist oder was. Also wie die sollten Sachen ablaufen. Um zum Beispiel auch seinen Fahrstil ein bisschen zu verbessern mit dem Kurzzeitgedächtnis. Sodass er zum Beispiel weiß, dass wenn er da ausweicht und da kaum Platz ist, dass er dann nicht da in die Richtung ausweichen kann. Ja. Also ich bin gespannt. Also bisher rammt er schon wieder die die Steinleitplanke. Und fährt, Charles fährt komplett ziellos durch die Gegend. Also die Aufgabe ist auch nur fahr. Charles hat herausgefunden, fahr. Und fährt. Wenn auch nicht besonders gut. Ja, das ist. Ich weiß nicht, dann würde ich sagen, machst du weiter? Jo. Wir können ja nachher nochmal zu Charles zurückgucken. The Search. Alle Okay. wissen, wir würden es eher. Ich glaube, die meisten würden es als Sci-Fi Dark Souls beschreiben. Roboklappe. Roboklappe, ja, meinetwegen auch so. Aber sogar die Entwickler, also Deck 13, haben gesagt, es ist mehr wie, also wie Dark Souls Cousin, also Bloodborne, anzugehen. Denn du musst wirklich. Das Ding ist, du hast mit deinem ja, Ausweichen keine Iframes. Das heißt, du bist nicht verwundbar. Das heißt, du musst wirklich gut ausweichen. Und dadurch ist Ausweichen ein sehr, sehr, sehr wichtiger, sehr wichtige Komponente des Spiels, denn manche Attacken kann man einfach nicht blocken. Warte, du bist nicht verwundbar oder du bist nicht unverwundbar? Bist nicht unverwundbar. Ach so. Also, du hast keine Iframes, also Invincibility Frames. Ja, den Begriff kennt nicht jeder, der nicht Dark Souls spielt. Ja, das ist auch in anderen Spielen auch benutzt. Aber halt Iframes heißt halt, dass du halt eine bestimmte Zeit, also Frames, halt Ist ein unverwundbar paar bist. Frames lang unverwundbar oder ein Frame. Genau. Oder ein Frame, was nichts ist. Aber der einzigen Iframes, die man hat, also Unverwundbarkeitszeit, ist bei Exekution mitten in der Animation. Wenn du aus der Animation gerade rauskommst, bist du wieder verwundbar. Das heißt, man kann nicht einfach reinsprinten und exekutieren, wann man will. Man muss schon aufpassen. Aber ja, es ist mehr, wenn man Bloodborne gespielt hat, dann sollte man das Search mehr wie Bloodborne angehen, halt reindodgen, damagen, Also man rausdodgen sollte an sich, und dodgen generell. es wird geraten, dass du auch Dark Souls wie Bloodborne angehst. Dark Souls wird Dark ja Souls immer 2 als auf jeden diese, Fall. als, ne, jedes Dark Souls, weil Dark Souls wird ja an sich immer wie dieses Spiel gegeben, wo du wirklich vorsichtig sein musst, weil es sauschwer ist und es wird dich ficken. Ja klar, wird es dich ficken, wenn du nur ganz vorsichtig vorgehst und überhaupt keinen Spaß hast. Wenn du Bloodborne spielst, ist das ja ein ganz anderes Erlebnis, weil du kannst nicht einfach in der Ecke hocken und dich verstecken hinter deinem Schild. Du musst angreifen. Du hast Und in Bloodborne kein dementsprechend Schild. ändert sich der Spielstil von jedem Spieler natürlich extrem. Und die Spieler spielen aggressiver. Und dementsprechend ist es auch ein besseres Gefühl, wenn du dann gewinnst. Du kannst natürlich auch öfter sterben, aber es ist halt viel adrenalinreicher. Genau. Und auch Dark Souls soll man so spielen, weil es dann halt wirklich besser ist. Klar, du stirbst um einiges öfter, aber ich meine, du stirbst, wenn schon auch in einem härteren Kampf. Und nicht, weil du nach 15 Minuten Kampf einmal vergisst, das Schild wegzunehmen. Ja. Ja, echt, das ist klar, es ist Deck 13. Sie haben ja bereits einmal ein Kampfspiel gemacht. Ja, und zwar Lords of the Fallen. Zwar, also das haben die meisten Leute halt als das deutsche Dark Souls betitelt. Alter, da haben wir Deutschen was, worauf wir stolz sein können in der Oh Gaming-Welt. ja. The Search und Lords of the Fallen. Gut, gehen weiter mit The Search, denn. Wir haben ja letztes Mal extrem über Konsolen geredet, in Klammern abgelästert. und bei The Search ist das eigentlich ganz anders. Bei The Search haben die, also hat man herausgefunden, dass auf der PS4 die Auflösung auf 1080p ist und auf der Xbox One nur auf 900p. Wobei auf der Xbox One die Ladezeiten erheblich schneller sind wie auf der PS4. Als auf der PS4, meine ich. An sich macht das nicht besonders viel Sinn für mich. Nein, aber man meint, dass durch die halt Umänderung auf die Konsole halt sowas entstanden ist, weil die zwei Teams für PS4 und Xbox One halt, wie es aussieht, unterschiedliche Sachen gemacht haben, um es halt auf die jeweilige Konsole, auf die deren Konsole umzuändern. Ich meine, es ist eine kleinere Qualität, aber dafür lädt es halt schneller, aber an sich schade, dass es nicht auf 1080 läuft, weil 1080 ist wirklich eigentlich das aktuelle Minimum. Außer wenn du Switch spielst, weil das ist ein Portable-Ding. Ja, gut, sowas halt, ne? Aber 1080 ist echt wichtig. Wobei ich sagen muss, bei Videos ist, finde ich, 27p schon genug. Ja, das kommt auf den Bildschirm an. Wenn du einen großen Bildschirm hast, so ein 27 Zoll mit 27, dann ist das schon wirklich krass. Ich habe 24 Zoll, glaube ich, ungefähr. Hast du 27 oder 1080? 24. Nein, weil ich habe aber Qualität. Bildqualität. Hast du die Qualität? 1089 mal 1080. Ja, das ist Full HD. Wenn Full HD ist beim Zocken einfach Standard. Das ist angenehm, inzwischen. Viel angenehmer, ja. Ich meine, du halt kannst höher gehen und alles und so, aber es ist halt einfach der jetzige Standard und dementsprechend muss der auch so schon ein bisschen mindestens erreicht werden. Dass die Konsolen da nicht rankommen, ist schon schwach. Ja, leider. Aber was will man erwarten von so einem Meisterwerk? Ich meine, es sieht gut aus. Ich kann ja nicht so viel über das Spiel sagen. Jetzt in meiner kleinen Ecke hab's noch nicht. Ja, das ist, ich finde das schon noch geil. Ich habe jetzt endlich geschafft, weiterzukommen. Ich war ja stuck letztes Mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dämlich. Weil das war so offensichtlich, wo ich lang musste. Und ich bin da nicht lang. Ja. Oder hab's nicht gefunden vor allem. Das ist das Schlimmste. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Ich habe nämlich ein paar Technik-News. Nämlich was Tolles für RAM-Fans oder Corsair-Fans oder generell Motorrad oder keine Ahnung. Fans von Motorrad und so. Denn, kannst du dir selber gerade angucken. Ich markiere das kurz mal in unserer Liste, damit du es siehst. Corsair hat mich das Corsair Dominator Platinum Torque rausgebracht. Und das ist ein Rahmen, das ist ein normaler Dominator RAM, aber oben ist so eine Art Platinum essentiell, das aussieht wie bei diesen Auspuffen von den meisten Motorrädern, so, wo das so gefärbt ist, also wo sich das dann von orange rüber zu blau färbt. Und so, das sieht schon sehr geil aus. Hat schon so ein Motorrad-Vibe. Okay. Es gibt nur ein kleines Problem. Das ist? Ein 32 GB Kit von diesem Platinum, das eine Special Edition ist, kostet 500 Euro. What the fuck? Ich meine, das sind immerhin 4 Sticks, aber es ist trotzdem so viel Geld. Sieht geil aus. Ich meine, wenn du dann irgendwie so ein Custom-Wasserkühlungsbild machen willst, wo du dann verschiedene kleine Rohre hast, die dann auch so ein Design haben. Also so ein gebranntes Design, wo du dann wirklich dieses Blau und Rot hast. Dann sieht's bestimmt geil aus. Aber so, also einzeln alleine ist das cool, aber bringt halt nicht viel, wenn du nicht wirklich ein komplettes Rig hast oder einen kompletten PC hast, den du darauf ausgelegt hast, dass wirklich dieser Motorrad-Vibe rüberkommt. Motorrad-Vibe? Ja. Ich meine, das mit der Metall-Top da bei den, wenn du das ansiehst, sieht halt wirklich so ein bisschen aus wie gebrannt. Ich meine, ich glaube, es ist sogar gebrannt oder erhitzt worden, damit es so aussieht. Nicht mal gleichmäßig auf allen. Gerade weil es halt so gemacht wurde. Und das ist halt bei vielen Motorrädern auch so, bei den Schweißstellen und sowas. Ja, gut. Oh, also meinst du, das ist, damit hier Leute, die kein PC-Spiel auf Motorrad fahren, in die Gaming-Kultur eintreten können? Nee, das bezweifle ich. Ich meine, es ist eine Limited Edition. Es war aber wahrscheinlich einfach nur so, weil sie sich gedacht haben, weißt du was? Haben wir gerade Bock drauf? Machen wir mal. Ich meine, die sind ja, die Tops, oder ich glaube an sich, Komplett auch. Jedenfalls die Tops sind handgefertigt. Die wurden anscheinend handerhitzt. Also nicht mit bloßer Hand, aber halt von Hand gemacht. Und du kriegst die auch nicht so einfach. Cool wäre aber, wenn sie die Tops, ich meine, du siehst das Bild wahrscheinlich gerade, schwarz machen und dann die Lichter, die oben drin sind, orange. Das sieht wahrscheinlich viel besser aus, wenn du dann schwarz-orange haben willst als Design für deinen PC. Oh ja, das sieht fucking awesome aus. Holy shit. Ich sehe das jetzt gerade erstmal. Ich hab's gerade erst angemacht. Ja, aber das... Das also, sieht richtig geil aus. Die sehen auch schon geil aus. Hier, das, du meinst hier das mit, dass es aussieht wie so ein Band erhitzt. Ja. Hier. Band, das sieht echt gut aus. Das ist aber an sich. Wie heißt es nochmal? Wie was? Platinum oder was? Nein, ich meine, ich glaube, dass diese Art von Farbe und hier Style hat einen schönen Namen, glaube ich. Also, unsere Zuhörer können sich das einfach angucken, nämlich Corsair Dominator Platinum Torque. T-O-R-Q-U-E. Also Torque oder Torque im Englischen. Ich glaube, man findet es schon, wenn man Corsair Dominator Platinum eingibt. Dann, ja. Ich meine, die kosten 14 Euro pro Gigabyte. Das ist schon sehr viel für einen Gigabyte. Ja. Für ein Gigabyte. Zu viel. Aber es sieht geil aus. Wobei, da muss ich sagen, es ist natürlich auch erforderlich, dass man ein Case hat, wo man das sehen kann. Oh. An sich, ich kann mir schon geile Ideen vorstellen, wie du ein Case tatsächlich hast, das richtig aggressiv aussieht, wo du dann Wasserkühlung hast, wo du wirklich diese im selben Stil die Rohre hast. Das aussieht wie so ein Motorblock oder was? Nee, nicht wie Motorblock, obwohl das könnte auch gehen. Also wenn du so ein etwas kleinere machst? Wo du nicht so Plastikrohre hast, wo das Wasser durchfließt, sondern wirklich auch Eisen- oder Metallrohre, die dann halt dasselbe Design haben, so ein bisschen, dass sie dann an einigen Stellen so dieses Blau, also rot, orange, nee, nicht rote, orange bis blaue haben von der Erhitzung. Das halt, wo das dann durchs Case läuft, diese Rohre mit Wasserkühlung, mit so einer Custom-Wasserkühlung für Grafikkarten und CPU. Das sieht bestimmt geil aus. Aber da müsstest du wirklich sau viel machen und es würde sau teuer werden. Oh ja. Ich könnte mir schon ein geiles Case vorstellen. Also mit dem richtigen Case und den richtigen Teilen passt das bestimmt sau geil. Wo wir gerade bei PC-Teilen sind, kann ich mich direkt weitergehen. Voll die geile Transition hier. Transition. Ja, nämlich rüber zur 1080 Ti. Wir hatten letztes Mal schon eine von MSI eigene 1080 Ti. Ich markiere das auch mal wieder, damit du gucken kannst. Denn jetzt... Oh, da musste ich gerade kurz aufstoßen. Sorry. Jetzt kommt nämlich von, ich glaube, EVGA, also EVGA. Mal gucken. Ich bin wieder voll gut informiert heute. Nee. Toll. Nee. Zotac, glaube ich, war das. Haben nämlich eine neue 1080 Ti geliefert oder vorgestellt mit Wasserkühlung. Wenn du die, guck dir die mal an, ich meine, die sieht viel besser aus. Danach sieht sie einfach besser aus als die von MSI. Allein weil sie simpler ist. Simpler. Ich meine, sie sieht immer noch nicht relativ gut aus. Sie könnten besser aussehen, aber sie sieht einfach schon besser aus als die 1080 Ti wassergekühlt von MSI mit dem Drachen drauf. Und ich meine, das ist das Ziel. Das Einzige, was mich stört, ist, auf der Rückplatte hast du einfach zweimal ich weiß nicht, ist das ein Ausschnitt oder ein Sticker? Ich glaube, es ist ein Ausschnitt, wo dann Power Boost draufsteht. Zweimal. Überhaupt nicht passt. Booste. Boost an der Mitte. Ja. Aber die Zotac GeForce GTX 1080 Ti Arctic Storm 5. Die Namen werden auch immer länger. Sieht schon recht gut aus, aber das Einzige, was mich stört, ist halt, dass die Anschlüsse für nicht für Hard-Tubing ausgelegt. Es gibt ja zwei Optionen, wie du deine Wasserkühlung machen kannst. Einmal Hard-Tubing, wo du wirklich feste Rohre hast, die du auch dann mit dem Heizstrahler selber biegen musst. Also wenn du es selber machst. Oder halt so ganz normale biegbare Wasserschläuche. Und diese Karte ist halt auf Wasserschläuche ausgelegt, während die von MSI auf Hard-Tubing ausgelegt war. Dementsprechend, ja, bin ich skeptisch, ob das ein Erfolg wird. Oh ja, sieht besser aus. Immer noch nicht sehr gut, aber sieht besser aus. So, würde ich sagen, machst du wieder weiter. Jesus, Double News schon wieder. Overwatch. Yay. Es wurden Anniversary Skins geteased von Blizzard und ich kann leider nicht. Ah, doch, kann ich. Prima. Ich nehme an, alle Helden. Oder auf jeden Fall, jedoch alle Helden. Also gezeigt wurden Bastion, Pharah, Soldier und Zarya. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das so viel besser aussieht als die, die es schon gibt. Was ist auf jeden Fall, irgendjemand wird schon dran Geschmack dran haben. Aber auf jeden Fall Bastion sieht eigentlich ganz nice aus. So ein bisschen Guck mal gerade selber. Retro. Und Ja, Bastion, ja, meins ist es nicht so wirklich. ja, es ist, So es abgerundet. geht. So unaggressiv. Außerdem haben sie das Design vom Vogel verändert, das gefällt mir nicht. Ah ja, gut, das ist auch natürlich für 2 Tage. Aber diese Skins werden in 2 Tagen, also am 23. Mai, rauskommen. Wir haben Mai, oder? Ja, wir Ja, wir haben haben Mai. Mai. Seit 21 Tagen. Good Ja. job. Das habe ich letztes Mal auch gefragt. Ich bin nicht so gut mit Tagen. Fahrer vielleicht, ja, aber an sich. Ja, aber also werden halt neue Skins rauskommen und jemand wird schon dran gefallen, also gefallen dran haben. Ich jetzt nicht so unbedingt, Guck dir mal die aber von denen, Beine die gerade gezeigt wurden. Vielleicht kommt ja ein geiler Mercy-Skin raus, mal Guck dir sehen. mal die Beine von Soldat 69 an. Gut. Hey, das ist hier Dingsbums. Gemächt. So, Apothesen, der Prothesen. Apotheken. Er ist so gemächt worden. Gemächt. Robo Arme, Robo Beine. Robocop. Hätten Ja. wir sie, ja. Ja. Echt. Also interessant sehen sie aus, weil ich bin skeptisch. Also ich werde mir den Bastion-Skin jedenfalls nicht holen. Ich kann meine Bastion auch mit dem normalen Skin, den ich jetzt habe. Was ist denn die andere Overwatch News neben den Skins? Ach so, die andere Overwatch News. Ja, einen Moment bitte. Fuck. Klingt sehr gesund. Mach du erstmal weiter. Ja, dann übernehme ich erstmal. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich eine Random News. Call of Duty! World War 2, das Spiel mit dem kreativsten Titel überhaupt. Immer noch. Könnte vielleicht auch auf der Switch erscheinen. Denn das Spielstudio Beenox, das auch zu Activision gehört, war letztens bei Besuch oder Vertreter des kanadischen Militärs besucht, um dort zum Beispiel auch Erfahrungen zusammen mit den Entwicklern zu machen über Kampf und sowas. Und sowas passiert eigentlich nur, wenn da auch was davon rauskommen soll, wenn sie da auch irgendwas das nutzen wollen. Und ja, es ist wahrscheinlich World War 2. Und Beenox war bereits bei Call of Duty Modern Warfare Remastered für Windows zuständig. Also könnte sein, dass es auch. Also klar, es wird für Windows geportet. Beenox war aber auch zum Beispiel involviert in den damaligen Nintendo DS Call of Duties. Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass Beenox jetzt in der Switch-Version von Call of Duty World War 2 involviert ist. Und ich meine, ja, die Switch verkauft sich relativ gut, dementsprechend ist verständlich, wenn Activision dann ein Stück vom Kuchen haben will und dann Call of Duty World War 2 für Switch rausbringt. Meiner Meinung nach wird es sich am besten lohnen, wenn sie dann eine Art Offline-Multiplayer, wo man dann die Switches direkt miteinander verbinden kann, dazu bringen, denn nicht jeder hat im Zug Internet oder Lust, Internet zu zahlen. Und dann wäre es schon cool, wenn man auf zwei verschiedenen Switches miteinander zocken kann. Wobei ich mir merkwürdig vorstellen würde, ein COD auf einer Switch zu spielen. Das ist wie bei jeder anderen Konsole an sich. Wenn du im Zug bist und dann so ein das hinstellst wie ein Tablet, den Stand hinstellst und dann die Controller in die Hand nimmst. Eigentlich wie jeder andere Shooter auf Controller. Okay. Gut, dann kann ich auch weitermachen. Yay! Und zwar Overwatch, mal wieder, natürlich, habe ich ja gesagt. Es wird am 26. bis 29. Mai ein Free-to-Play, also Free-Play-Weekend geben. Was ich geil finde, weil dann können mehr Leute nach Overwatch kommen. Wo ich nicht verstehen kann, wenn Leute noch nicht bei Overwatch sind. Ich meine, hallo, ist Overwatch. Ist geil. Jo. Denn der Grund, warum dieses Free-to-Play-Weekend genau am 26. Der Grund, warum dieses Free-to-Play-Weekend am 26. bis 29. Mai ist, weil Overwatch da ihr Anniversary, also ihr, ich weiß nicht, was Deutsch heißt, hab's vergessen, die Anniversary feiert. Geburtstag. Geburtstag, ja. So also essentiell Release-Jahrestag, Jahrestag. Jahrestag, genau. Jahrestag feiert. Und dazu kommt, dass an diesem Tag auch noch die Kisten geupdatet werden. Denn in die Kisten werden nochmal hinzugefügt Lach- und Sitzanimation, also Emotes für Orisa und Sombra. Und nochmal ein extra Emote für Gabriel, aka Reaper, Race. Welches von einem Comic-Clip vom letzten vom neuesten Uprising-Comic kommt. Hm. Wobei ich dann sagen muss, ich weiß nicht, wie diese Emote aussehen wird, weil da, wo man Reaper sieht, ist entweder auf dem Stuhl, wo er seine Hand nach vorne streckt und was sagt, oder halt so die Schulter zuckt. Mhm. Also, ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll. Und Schulter zuckt mit Emote von Reaper? Ja, oh ja, ich habe ihn getötet. Und? Ja, es gibt noch eine News. Es gibt nämlich noch eine News mit dem Update für die Lootboxes. Na prima, noch was zum Flash mit Lootboxen. Eine Triple News. Also es gibt nicht noch mehr Lootboxes. Geh dir das mal, bis du es findest. Da. Das habe ich nicht gesehen. Wieso? Warum öffnet sich alles immer zweimal? Wahrscheinlich habe ich das Ding. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe Magnus gestern Abend gefragt, ob er heute Zeit hat. Er hat mir jetzt gerade geschrieben, nein. So. Nein, aber schon, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Was ist das? Das waren die Updates für die Lootboxen. Achso. Ja, ich bin auch hin und wieder mal abwesend, ganz kurz. Ich fällt gerade auf, ich habe kaum was mit Spielen. Ich habe tatsächlich schon fast alles mit Spielen durchgenommen. Ja. Steam. Die offiziellen Foren sind vor kurzem erst verschwunden. Die sind einfach offline gegangen, weil Steam die Foren schließen will. Und ja, es war verständlich, dass die Leute da so ein bisschen verärgert waren, um es milde auszudrücken. Aber Steam hat gesagt, okay, erstmal holen wir die zurück. Wir verstehen, wir hätten das sehr ankündigen sollen. Und haben es als Datum für die Schließung der Steam-Foren, die endgültige Schließung, weil sie es immer noch nicht weiter aufrechthalten wollen oder können, den 5. Juni gesetzt. Ab dem 5. Juni gibt es dann keine offiziellen Steam-Foren mehr. Und dann muss man sich ein anderes Forum suchen, um seine Fragen zu stellen und sowas. Oder um Sachen abzulästern. Ja, oder so. Also finde ich das schade, persönlich. Weißt du, das offizielle Foren sind halt immer praktisch, weil du dann, wenn du irgendwas über ein Spiel zu sagen hast, kannst du da und dann kann der Entwickler direkt dort, wenn sein Spiel genannt wird, dann gucken und sowas und dann mithelfen. Aber naja, ich meine, wenn es sich nicht lohnt und Oder wenn es zu teuer ist, dann ja, verständlich, wenn sie es schließen wollen. Ja, trotzdem schade. Aber an sich, ich meine, sie ist auch nirgends Werbung. Jedenfalls Also meine ich für. das, dass du nicht bei den Steam-Foren Werbung siehst. Ich, vielleicht, wenn die Werbung reintun, können die es ab hier aufrechthalten. Wobei die Frage dann ist, wollen die Werbung reintun? Ich weiß nicht, spreche ich gerade von denselben Foren? Nee, sie Steam-Foren, ja, auch so. Ich weiß nicht, ob das getrennt ist in Steam selbst, ob das was anderes ist, aber in Steam gibt es ja auch noch die Community. Ich glaube Ja. aber nicht, dass die betroffen ist, die Steam-Community, wo du auch Fragen stellen kannst. Das bezweifle ich sehr stark, weil darauf basiert im Prinzip Steam. Also die Steam-Foren sind das aus, sind jedenfalls diese alt, sie sehen auch sehr altbackend aus. Ich meine, wenn du guckst aufs Forums steampowered.com, das ist wirklich altbackend und sieht halt nicht wirklich modern aus und dementsprechend ist verständlich, wenn sie es löschen wollen. Ich meine, es gibt die Community und du meldest dich ja mit demselben Namen an. Ja. Wir sind am 5. Juli jedenfalls abgeschaltet. Und bis dahin sollte man sich seine wichtigsten Unterhaltungen und sowas noch abspeichern. Das wäre schlau. Vielleicht kann man sie auf den Steam-Community fortführen. Fortfahren. Ja, man kann ja seinen Link einfügen, wenn es geht, wenn die nicht schon archiviert sind. Und dann dort weiterreden. Falls sie nicht zusammengehören. Also ich weiß es nicht genau, aber ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Community und dieses Forum nicht zusammengehören. Ja, ziemlich krass, wenn das beides abgeschaltet wird. Und jetzt nochmal kurz eine schnelle News. Haben wir bereits schon mal drüber geredet. Haben wir tatsächlich, habe ich sogar ein Video hochgeladen auf YouTube. Ein paar Minuten nämlich. Scalebound, der Markenschutz wurde erneuert und es sind Gerüchte aufgetaucht, dass es anscheinend noch weiterentwickelt wird von einem Studio, das sehr nah an Microsoft dran ist. Yay. Haben wir schon drüber geredet, haben wir uns auch drüber unterhalten. Es ist jetzt, da wir jetzt genau dieselben sind wie in dem Video, checkt einfach auf meinem YouTube-Kanal. Dort unterhalten Lerner und ich uns ein paar Minuten lang über das Thema. Da war auch keine sehr lange Unterhaltung drin. Ich meine, es war nicht viel neue Info. War nicht viel Neues. Naja. So, übergebe ich Gut. dir unsere Redelatte. Danke sehr. Xbox One Rabatte. Hey! Es werden derzeit bis zu, nein, über 275 Spiele für Xbox 360 bis zu 75% günstiger gegeben und für die Xbox One als Download angeboten. Darunter zählen einmal Gears of War 1 bis 3, jedes 75% billiger, Dead Space 1 bis 3, jedes 67% billiger, GTA 4, 50% billiger. Und Fallout 3 und Fallout New Vegas 67% billiger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, holy shit, das wird denen extrem viel Geld einbringen, denn 75%, das ist enorm viel. Das ist ein enormer Preis. Und dann auch noch als Download für Xbox One, also dass man Xbox 360 Spiele auf der Xbox One spielen kann. Ja, das ist schon nice. Nicht schlecht. Ist extrem nice. Normalerweise kostet ja ein. Grad. Nein, ich mache kein Beispiel. Bin so schlecht gerade für Mathematik. Das könnt ihr selber ausrechnen, wie viel ein Xbox-Spiel dann durchschnittlich kosten würde mit 75%. An sich. Es ist ja so, dass die Spiele schon lange Zeit da sind als Backwards- oder Rückwärts-kompatibel. Und dass man sie auf der Xbox One schon spielen kann und so. Ich meine, ist schon cool, wenn man seinen alten Titel wieder spielen wollte, aber nicht bereit war, so viel Geld auszugeben, weil man ihn noch hatte. Oder, obwohl, wenn man ihn noch hatte, kann man ihn sowieso spielen auf der Xbox One. Muss man gar nicht kaufen. Aber wenn man den wieder spielen will, dann kann man sich den jetzt kaufen, günstig. Genau, oder wenn man halt sagt, so, ich habe jetzt GTA 5 gespielt, ich will auch GTA 4 spielen, kann man es auch extrem günstig holen. Ja, auch das gleiche gilt für Gears of War und Dead Space. Dead Space ist ein cooles Spiel. Ich habe es nie gespielt, ich habe es mal angeguckt. Alter, habe ich mich oft erschreckt. Ich, ja, ich habe alle drei Teile gespielt und es war nicht schlecht. Not bad, not bad. Not too shabby. Ich mach mal weiter. Weiter geht. Nein, ich mach weiter. Und weiter geht's mit Xbox One schon wieder. Ach so, stimmt, hast du ja noch was. Microsoft startet ein Multiplayer Access Event. So, das ist die eine News, die ich mir nicht zu 100% durchgelesen habe. Nee, Vorbereitung pur. Ja, ich bin nebenbei am Final Fantasy 14 grinden. Ja, das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Leben hängt von ab. so wichtig vielleicht auch nicht. Gut, und zu den exklusiven Verzögerungen über die sich innerhalb einer gültigen Xbox Live-Mitgliedschaft Gold freuen dürfen. Es scheint so, als würden sie ein Event starten, was die Xbox One Gold-Mitgliedschaft erweitert. Ich nehme an, es wird günstiger und hat mehr. Nein! Am 18. bis 21. Mai wird es die Goldmitgliedschaft gratis geben. Cool. Wo man sich dann halt, wie man von Xbox kennt, also von Microsoft kennt, sich halt Spiele, die im Augenblick in dieser Goldrotation sind, downloaden kann und für immer behalten kann. Und das ist ziemlich awesome. Ist das nicht auch, dass man dann online spielen kann? Ja, auch. Für diese 28. bis 21. Nicht schlecht, also solche, die es nicht bezahlt haben bisher, können es mal antesten. Ich bin der Meinung, du brauchst dann schon längeren Zeitraum, um die Leute dann gehuckt zu kriegen. Ein bisschen, aber du kannst, wenn du in dieser Woche einen Titel findest, der dir gefällt, und du halt, weil ich nehme an, es ist jetzt nicht nur so, dass man halt diese Gold, in dieser Goldrotation gerade spielen kann, sondern auch andere Spiele halt anspielen kann, von 28. bis 21. Und wenn man dann nach diesem Ablauf das Spiel geil fand, beispielsweise Black Ops 3, dann kann man es für 18,99 € herunterladen. 18,99 €. Nicht schlecht. Das ist extrem geil. Was ein Spiel, was eigentlich so 60 € kosten würde, aber für 18,99 €. Es kostet auch nur 16 €, weil es Call of Duty ist. Ja, aber halt auch andere Spiele, die dann noch 60 € kosten, kannst du dann, wenn die in dieser Multiplayer All Access drin sind, halt nach dem Event, also nach dem Ablauf des Gratis-Wochenendes 18,99 € kaufen. Mhm. Das ist schon fucking awesome. Das ist nice. Nice, wie Cola mit Eis. Oder so. Nice mit J. Aber dann würde ich sagen, machen wir weiter. Nämlich Intel wurde geleakt, denn es kommen neue Core i9s. Das hast du letztes Mal schon einmal angesprochen bei der letzten Ja, genau, das habe ich da rausgefunden. Das ist, sind dann der Core i9 oder i9 oder i9 7920X und der i9 7900X. Und das sind dann einmal ein 10-Kerner, der 7900X, gehe ich gerade von aus. Wäre merkwürdig, wenn es andersrum wäre. Und ein 12-Kerner mit dem 7920X. Also sind noch keine perfekten Informationen darüber geleakt worden. Aber es sind die neuen Kerne, wurden an sich auch generell geleakt. Gerade nur. Hier steht nämlich alle etwas gerade. Yay. Voll gut vorbereitet. es soll auch zwei neue i7s kommen. Nämlich i7-7640K bei 4 GHz bis 4,2 GHz standardmäßig. Der soll 4 Kerne haben. Kein Multithreading. Und dann der i7-7740K, der 4 Kerne und Multithreading, also 8 logische Kerne oder 8 Threads haben soll. Der soll 3,4 GHz bis 3,5 GHz haben, was schon viel ist. Und was ich gerade gesagt habe, stimmt tatsächlich. Also der i9-7920X hat 12 Kerne, 24 Threads. An wie viel der geklockt ist, also welche Gigahertz der hat, wissen wir nicht. Das wurde nicht geleakt. 24 Threads ist schon sau viel. Der i9-9900X hat 10 Kerne, 20 Threads, 3,3 GHz bis 4,3. Und das ist schon eigentlich relativ viel. Und der i9-7820 hat 8 Kerne und 16 Threads, 3,6 GHz bis 4,3. Auch sehr viel. Und dann noch der i9-7800X, der 6 Kerne hat und 12 Threads mit 3,5 bis 4 GHz. Und die neuen Kerne sollen um einiges schneller sein. Und ich meine, wenn du so ein 10 Kerne hast oder so ein 12 Kerner mit 24 Threads, als Streamer würde sich das schon extrem lohnen. Schmeißt du die Spiele auf die ersten 4 Kerne, schmeißt du das Aufnahmeprogramm auf die nächsten 4 und alle anderen Programme wie Twitch oder so oder Teamspeak, Discord schmeißt du dann auf die letzten 4. Ja, und dann kann man sogar 4K-Streams haben vielleicht. Also das ist, ich glaube nicht, dass die momentan auf Gamer ausgelegt sind. Und es kommt auch darauf an, bei dem 7920X, wie schnell der ist. Aber wenn der 4 GHz hat, wenn er zum Beispiel jetzt 3,3 GHz bis 4,3 GHz hat, wie der diese ganzen Zahlen. Wie der 7900er, also der 7900X mit 10 Kern, dann wird dieser 12-Kerner schon recht schnell sein. Und das ist sehr schnell. Ich meine, mein jetziger, der 6850K, der i7, läuft auch nur normal bis 4 GHz. Ich kann meinen noch overclocken, also ja, überclocken. Ich glaube, bis 5 GHz geht es ohne Probleme. Je nachdem, wie gut du kühlst und so. Aber ja, die fressen extrem viel. Die haben, ich glaube, der frisst 140 Watt, wenn das jetzt hier richtig geschrieben ist oder richtig geleakt wurde. Was? Wie viel? 140 Watt steht da. What the fuck? Der alleine. Ich glaub, das ist Max. Aber man sich, ist 140 Watt schon viel. Sehr viel. 140 Watt für ein Gerät, vor allem. Für einen Teil. Ja, aber du musst bedenken, es sind 12 Kerne. Ja, gut. Aber kostet mal davon, einen Teil. Das ist das Doppelte von dem, was ich habe. Ich guck mal gerade, ob ich das sehen kann. Ist das ein Taskmanager? Sehen Sie, wie viel man da gerade frisst? Dreifache von dem, was ich habe. Nee, steht ja tatsächlich nicht, wie viel der gerade frisst. Schade. Mach mal ein anderes Programm an. Übersichtsprogramm. Aber es sind an sich krass und ich glaube, die sind auch um die AMD-Serverkerne, ja, Server-CPUs, die sie rausgebracht haben, zu canceln. Oder gegen anzugehen, denn die sind schon auch ungefähr genauso krass. Meine jetzige, ja, okay, nee, hier steht nicht der Wattverbrauch, sondern Volt stehen hier. Schade eigentlich. Du guckst, meiner ist gerade auf 3,6 GHz getaktet. Ach nee, dann schafft es maximal bis 3,6. Könnte besser sein. Aber dafür hat er auch nicht ganz so viel gekostet. Hat auch nur 6 Kerne. Ich meine, ich weiß nicht, welchen, welchen Sockel. Ja, genau, Sockel. Ich weiß nicht, welchen Sockel die haben werden, aber wenn die denselben X99-Sockel haben werden, wie mein jetziger hat, dann könnte man einfach upgraden. Könnte ich mir einfach so einen 10-Kerner holen. Das gleich übertreiben. Und an sich, die Intel versucht hier AMD zu kontern. Das ist, ja, für solche, die es nicht interessiert, nicht interessant, aber für solche, die es nicht interessiert, nicht interessant, ja. Ja, also wer sich nicht wirklich mit AMD und Intel und den ganzen CPUs auseinandertut, für den ist es nicht interessant, aber mich interessiert es wirklich. Ja, mich auch so. Konkurrenz heißt für den Endnutzer Preissenkung. Und ja. Wer hat nicht gerne eine günstige 10-Kerner-CPU? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, jeder will einen 10-Kerner. Kannst du sehr viel mitmachen. Aufnehmen, rendern, streamen. Oh. Wir gerade bei AMD spielen, sehr effizient. Was ich direkt die nächste AMD-News raus, nämlich die Vega GPU. Die wurde ja angekündigt von AMD, die Vega GPU mit 16 GB, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist sehr viel Speicher für eine Grafikkarte. Kannst du die mal eben auch aufmachen? Ich markiere das einfach mal, die News, damit du die auch ansiehst, weil die sieht schon so ein bisschen, hat schon ein bisschen den Wolverine-Vibe. Mit Blau und Gold. So ein V. Immer richtig V. Sind zwei Dreiecke aneinander gelehnt. Das sieht echt geil aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Es gibt eine wassergekühlte und eine luftgekühlte Version. Die in Gold, von AMD. Ja, das ist die wassergekühlte. Und, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sieht awesome aus. Ich nehme an. Ich weiß nicht, ist es einfach nur das Aussehen, was sie jetzt verkaufen wollen, oder halt nur die Grafikkarte an sich? Es sind beides, also die wassergekühlte und die Fusion sind beides exakt dieselbe, aber die Grafikkarte 16 GB, also VRAM. Schlecht. Und das ist schon nicht schlecht. Also ich glaube nicht, dass VRAM genannt wird bei ihnen. Bei 16 GB Speicher, den du nutzen kannst, ist schon nicht schlecht. Das ist für eine Grafikkarte ziemlich viel. Ich glaube, meine hat gerade mal 4 GB. Meine 69. Meine hat auch nur 8. Das ist schon sehr, sehr weit. Die ist also anscheinend darauf ausgelegt, die Titan XP, also nicht die alte Titan XP, die offiziell Titan X heißt, aber dann auf der Titan Pascal-Architektur war, sondern die neue Titan XP, die Nvidia Titan X genannt hat und dann ein kleines P hinten dran. Weil Nvidia keine Ahnung hat, wie man Grafikkarten benennt, wenn die Communities die andere schon XP genannt hat. Weil es soll jedenfalls die neue Titan XP so ein bisschen konkurrieren. Das finde ich schon nicht schlecht. Also, ich glaube, das kann sie sogar. Wenn Sniper. Ich weiß nicht, ist sie günstiger als die Titan X oder hat sie besser einfach nur besser Leistung? Ich weiß nicht, wie viel die kostet. Die soll an. Nein, steht hier nicht, aber wird geschätzt um die 1000, wie die Titan XP. So, schon eine Menge. Aber jetzt kommt das Lustige. Sniper Elite 4. 4K. Ja. Es gibt schon 4? Hohe Einstellung. Ja, Sniper Elite 4, ja. Ist rausgekommen. Okay. Hohe Einstellung, ja. Das war's, Sniper Elite. Hier steht jedenfalls Sniper Elite 4. Warte, ich guck mal kurz. Ich meine, das war das, wo du in Italien bist. Ja, das ist das, wo du in Italien kämpfst. Schon seit einer Weile raus. Aber auf 4K mit 60 bis 70 Frames die Sekunde. 60 bis 70 FPS. Oh. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Es sind anscheinend sehr hohe Einstellungen. Welche genau sie genutzt haben, ist nicht bekannt. Aber sehr hohe Einstellungen. Oder hohe Einstellungen. Und dann 4K mit 60 bis 70 Frames die Sekunde. Das ist wirklich krass. Finde ich nicht schlecht. Aber selbst AMD sagt, das ist nicht fürs Gaming ausgelegt. Also eher für Videobearbeitung und so. Ja, Videobearbeitung generell anderes, aber nicht unbedingt für Gaming. Die sagen selber, warte lieber. Wir bringen noch anderes, kommt noch anderes. Trotzdem, ey, 12 GB. 16. 16 auch noch. 16 fucking Gigabyte Grafikkarten haben. Ja. Weißt du, was Nvidia. Oh, jetzt habe ich gerade voll aufs Mikro gehauen. Oh Gott. Weißt du, was Nvidia stattdessen rausgebracht hat? Was? Die GeForce GT 1030. Okay. Die GTX 1030. Nicht mal X, es ist eine GTR. Leute. Nur GT. Hey. Aber die Frist, also hatten TDP von 30. Das heißt, du brauchst nicht mal einen eigenen Anschluss. Und ja, die unterscheidet sich wirklich je nachdem, wo du sie kaufst. Die offizielle von MSI zum Beispiel hat einen HDMI 2.0 Anschluss und einen DVI Anschluss, sonst nichts. Es ist wirklich so eine Low-End Grafikkarte, die ein bisschen was kann. Also da müssen die Leute sich dieses Ansehen, was sie kann, beziehungsweise wie sie abschneidet. Aber ja, 70 Euro ungefähr, was relativ günstig ist, aber dementsprechend kriegst du auch nicht besonders viel. Aber tatsächlich, du hast nur 2 GB Speicher. Grafikspeicher. Damit kannst du GTA spielen. Immerhin. Für 70 GB als Grafikkarte statt einem internen Grafik ist das schon nicht schlecht. Aber wenn du dir anguckst, EVGA, die haben zum Beispiel eine mit einem Lüfter tatsächlich, während die von MSI nicht gelüftet ist, sondern passiv gekühlt ist. Und nur so ein Kühlgitter hat. Ja, es ist nicht viel Power. Aber für 70 Euro darfst du auch nicht viel mehr erwarten. Aber du kannst für 70 Euro powern. Das darfst du erstmal reden, ich habe mir den Mund gerade fusselig gerettet, ich muss erst noch was trinken. Guti. Prime One Studios revealed die neue $800 Statue von Bloodborne. Ja, nicht teuer, ne? So, dazu muss man sagen, diese Statue ist riesige 32 Inches groß, was umgerechnet 81 Zentimeter sind. Das ist, fast ein Meter. Das ist ein Meter, ja, das ist ziemlich riesig. Und man kann, also man sieht, das ist ein Hunter, also ein Player-Charakter, der auf dem Stuhl sitzt, wird halt auf dem Bild, das ich gerade sehe, mit einer Waffe in der Hand. Und man kann, es wird angesagt, man kann diese rechte Hand Waffe ändern in den Saw Cleaver und in die Hunter-Axe. Dann außerdem kann man... Die Hauptwaffen, die gezeigt wurden, ne? Ja, und man kann eine Street-Lamp und ein Street-Pillar ändern. Ja, ich weiß nicht genau, was das heißt, aber ja. Du kannst es hier so ein bisschen modifizieren, wie es dir... Also man kann diese Statue umbauen, wie man will, und ich sehe gerade, was die damit meinen. Die Statue sitzt gerade auf dem Stuhl, die steht. Die steht neben an den Füßen sind Leichen von Beasts und rechts neben einem steht halt eine der Straßenlaterne, die kaputt ist. Und dann hat er halt in der linken Hand eine Pistole und in der rechten Hand halt die gewünschte Waffe, die man reingetan hat. Entweder Saw Cleaver oder halt die Hunter-Axe hieß sie, glaube ich. Ja, Hunter-Axe. Also 80 cm ist schon sehr, sehr groß. 80 cm ist ziemlich groß, aber es sind $800. Und diese Statue wird irgendwann um bei Juli 2018 rauskommen. So Juli bis September. Boah, warum sie jetzt schon angekündigt haben, aber sie wollen wahrscheinlich aufhypen. Bei dem Preis muss man jetzt schon lange anfangen zu sparen. Da muss man jetzt definitiv schon ein bisschen mehr haben. Aber um ehrlich zu sein, diese Statue sieht ziemlich gut aus. Also ziemlich detailliert. Also ich weiß nicht, kannst du mal kurz hier da raufgehen? Wo ist es? Einfach Prime 1 oder Prime auf Deutsch. Genau. 1 Bloodborne Statue. Google, genau. Dann findest du. Wenn du halt schon mal runterscrollst auf der Seite, Tom, dann siehst du da die Bilder. Und die sind ziemlich gut aus, finde ich. Ziemlich die ist detailliert. Auch sehr, es ist wirklich detailliert. Also, könnte meinen, besser als die Ingame Graphics. Ja klar, ich meine, jetzt ist ja realistisch, ne? Ja, aber das ist schon geil. Und man kann halt das Aussehen von ändern gewissermaßen. Halt diesen Pfeil, den man im Hintergrund sieht, und die Laterne und dann halt die rechte Waffe. Du kannst dich entscheiden zwischen Laterne und einem Pfeil. Also du hast einen Vorteil, dass du dir zum Beispiel entscheiden kannst, was du haben willst. Ja, das stimmt. Nachteil ist, sind fucking $800. Es ist relativ groß. Also wenn du sowas sammelst, dann vielleicht lohnt es sich. Ich weiß nicht, ich bin kein Sammler, also weiß ich nicht, ob die also andere Sachen, ob das günstig ist für so ein Sammlerobjekt oder nicht. Da gibt bestimmt viel, viel teureres. Ich meine, wir haben ja schon mal in einem der vorherigen Podcasts, in einem der ersten sogar. Ja, mit den Dark Souls Statuen von Solaire, ja. Und die waren ja auch nicht gerade günstig. Nein. Also wenn man es sammelt, es scheint anscheinend die Möglichkeit zu geben, dass Leute das wollen. Weil die waren nur 3,50. Ja. Oder halt 6 waren. Wobei die waren auch ein bisschen kleiner. Also es scheint Bedarf zu geben. Ja, sonst würden sie ja nicht existieren, ja. Ja. Gut. Dann mache ich kurz weiter. Hast du wieder deinen Hals von reden? Nvidia. GeForce Experience hat vor ein paar Monaten tatsächlich, ich glaube, das war sogar lange letztes Jahr, Account-Anbindung bekommen. Du musst einen GeForce Experience-Account jetzt haben, um es wirklich zu nutzen. Und Nvidia hat berichtet, dass trotz der Account-Anbindung sind immer noch sehr viele Nutzer da. Was recht verständlich ist, das Programm erleichtert vieles und ist sehr wichtig. Ich meine, ich habe auf meinem PC mit der 1080 damals Crysis 3 das erste Mal gestartet und es hat gelaggt. Ich hätte das Spiel genauso gut auf der Kartoffel spielen können. Ich hatte wirklich kaum Frames. Dann bin ich einmal in GeForce Experience reingegangen, habe das optimieren lassen und da jetzt nicht mehr, aber es lief dann prima. Installiert, aber lief jedenfalls sehr, sehr gut, so wie es sein sollte. Und das ist verständlich, es gibt Leute, die haben es noch nie benutzt, weil sie einfach nichts davon wissen oder AMD-Grafikkarten haben oder es nicht benötigen. Ich meine, du kannst das alles auch selber einstellen. Aber ich meine, im Hintergrund Shadowplay offen zu haben, dass du, wenn du mal nicht aufnimmst nebenbei und dann was Cooles hast, dass du dann immer noch auf und danach hinein aufnehmen drücken kannst, ist auch gut. Ja, vor allem Shadowplay, diese Funktion hatten wir jetzt die letzten einstellbaren Minuten. Ja, die letzten bis maximal 20 Minuten aufzunehmen. Ja, das ist ziemlich, ziemlich gut. Aber ich glaube, das zieht auch dann ein bisschen mehr Leistung, weil das halt im Hintergrund sozusagen eine Stealth-Aufnahme haben muss. Ja, also, aber es zieht tatsächlich weniger Leistung als jedes andere Aufnahmeprogramm überhaupt. Oh. Das ist ziemlich nice, wenn man halt so im Moment da Treasure Rainbow Six macht, gerade ein Ace hat vergessen aufzunehmen vorhin und dann, oh, Shadowplay. Es gibt noch ein paar Einstellungen hier und da, die ich gerne addiert hätte, wie zum Beispiel, dass du auch sowas wie Steam im Hintergrund, Teamspeak im Hintergrund aufnehmen kannst, dass alle zu hören praktisch sind. Ich habe zum Beispiel auch mein Mikro gerade ausgestellt, immer bei den Aufnahmen, weil wenn ich alleine nur am Reden bin, ist auch nicht wirklich praktisch. Wenn die Leute mich nur reden hören, dann klinge ich auch wie so ein Verrückter, der redet. Und Antworten kriegt, aber keiner hört die Antworten außer ich. Jedenfalls auf den Aufnahmen nicht. Aber es war schon ein bisschen verständlich, dass trotz der Accountbindung jetzt klar. War irgendwie klar, dass die Leute es weiter nutzen werden. Die, die es nutzen, nutzen es weiter. Die, die es nicht nutzen, nutzen es nicht weiter. Und ja. Ach, die gehen da bei dem Fußballspiel in der Nähe ab. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das für ein Geräusch? Merkwürdig, egal. Aber GeForce Experience wird an sich genutzt. Yay. Ja. Wer hätte es gedacht? Ein Programm wird genutzt. Ja, würde ich sagen, machst du mal weiter. Oder Funk. Gut. Ja. Battlefield 1. Es gibt neue Hinweise zum Inhalt des Mai-Updates. Also es wird Verbesserungen im Netcode geben. Das ist das erste, was mir ins Auge gefallen ist. Und das finde ich nice, weil das ist, wie ist Battlefield 1, genauso wie Battlefield 4. Am Anfang war der Netcode bei beiden einfach nur Dreck. Nicht ganz so schlimm, ne? Ja, okay, bei Battlefield 4 war es ein bisschen schlimmer. Aber bei Battlefield 1 auch so kranke Momente. Ein mit bisschen! Du hattest bei Battlefield 4 am Anfang 10 Hertz Server. Ich glaube, das war eher 10 Hertz. 10 Mal pro Sekunde wurde nur 10 Tick. Die Tickrate von 10 Hertz. Ich glaube, es ist immer noch ein Herz. Aber auf jeden Fall halt. Wenn du schon vor einer Minute um die Wand bist, bist du bei ihm immer noch nicht um die Wand. Wenn es nur 10 Mal die Sekunde war, war scheiße. Und ganz so schlimm war es nicht, weil die sind standardmäßig auf 60, aber trotzdem ist was mit dem Netcode nicht ganz richtig. Nein, aber jetzt, wo das verbessert wird, bei Battlefield 1, wird so ein Problem auch nicht mehr so wirklich gehen. Ja, es ist schön, dass sie immer noch dran fixen, aber es war auch klar, sie haben gesagt, monatliche Updates. Wo sie immer wieder ein bisschen hin und her verschieben mit den Waffen auch, weil sie wollen ja die Waffen balancen. Ja, und dadurch, wie es ein Netcode-Fix wird, auch diese häufigen Kill-Trades. So, ich nehme an, ich habe diesen Ausdruck noch nie gehört, aber ich nehme an, dass es heißt, man tötet sich gegenseitig. Ja, also Kill-Trade ist, du tradest essentiell dein Leben für sein Leben, weil ihr euch gleich gegenseitig tötet. Und das passiert genau, halt. Und das wird von bis, also hier die Kill-Trades auf Entfernung von bis zu 30 Metern werden viel seltener durchvorkommen durch diesen Netcode-Fix. Und ja, ich glaube, das wird auch. Sind ja, wenn du abschießt, also wenn ihr beide praktisch gleichzeitig abschießt, ach, und wenn es dann endlich von beiden Seiten übertragen wurde, dann wird einfach angegeben, also dann habt ihr euch beide gegenseitig gekillt. Oder du hast jemanden gekillt und der andere hat dich gekillt, obwohl ihr. Oder so. Also es soll besser werden. Killtraces sind ja tatsächlich echt möglich, aber durch den ganzen. Sie passieren halt durch den Netcode so, dass es. Ja, eigentlich hätte es nicht passieren sollen. Nein. Aber gut. Auch wenn ich persönlich Killtraces, wenn ich wirklich eins gegen eins einen Gegner, wenn wir uns beide gegenseitig umbringen, dann. Nicht sowas eher lustig. Das ist schlimm. Klar, wenn ich gerade voll den Run hab, ja, aber wenn wir uns gegenseitig kriegen, dann ist das für beide so ein bisschen ha, ich hab dich immer noch gekriegt. Ja, aber das sind auch dann leider die einzigen Neuigkeiten, die es bei diesem Mai-Update gibt. Dann gehe ich mal weiter. Wieder nichts mit Gaming. Aber mit Android. Schon interessanter für die meisten. Denn Android Go kommt raus. Es ist so ein schlankes Android, wird auch. Ja. Es ist eher ausgelegt für Handys, die weniger als 1 GB Arbeitsspeicher haben. Android Go soll sich bereits mit 250 MB Arbeitsspeicher zufrieden geben. Das ist wenig, dass es überhaupt noch Androids oder Android-Handys gibt, die so viel oder so wenig haben. Und dann gibt es auch unter anderem Apps wie YouTube Go von Google selbst. YouTube? Achso, für Android meinst du? Ja, für Android Go. Fuck. Das ist halt eine. Ich weiß nicht, warum es Go heißt, weil es hätten eigentlich auch Light nennen können. Oder S. Android S. Also immer an, weil man halt. Simpler. Es ist weniger. Und dementsprechend. Ja, es ist an sich. Besser für Handys, die weniger Arbeitsspeicher haben, aber ich persönlich brauche das zum Beispiel nicht. Mich auch nicht. Ja, wenn du jetzt ein Handy hättest, was nicht so viel Arbeitsspeicher hätte, dass die meisten Apps dein Handy schon zum Abbrechen bringen, ja. Dann, wenn du dann Filme oder so gucken willst oder Videos, dann ja, brauchst du Android Go, aber. Ja, meine Animes gucken reicht mir. Wer braucht ich meine, 200-Euro-Handy ist schon viel für die. Für viele denken schon, dass es viel ist, aber. Damit hast du eigentlich schon ein sehr gutes Handy. 200-Euro-Handy ist eigentlich ziemlich billig. Für ein Handy, ja, aber die meisten, nicht die meisten, aber es gibt viele, die denken sich, das ist immer noch zu teuer. Natürlich. 200 Euro ist auch nicht wenig, aber für ein Handy ist es nicht viel. Also für ein 100-Euro-Handy ist Android Go wahrscheinlich eher geeignet. Ja. Aber ich glaube, trotzdem müssen sich die Hersteller, wenn du nicht irgendwie ein Handy hast, was direkt auf den alten, also vom Standard Android basiert ist von Google, sondern ein abgeändertes hat von der Firma selbst, dann musst du noch warten. Und dann müssen wahrscheinlich auch die Firmen selbst entscheiden, ob sie auf Android Go wechseln. Aber so kannst du billig Handys, zum Beispiel Arbeitshandy haben, was relativ flüssig läuft. Oder dann doch mal das ein oder andere YouTube-Video gucken kannst. Ja, also will Android und YouTube dafür auch also dazu anstacheln, dass man. Das bezweifle ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es kommt bald die ein oder andere Go, wie zum Beispiel Imgur Go. Also Imgur Go. Wo du dann an der Arbeit sitzen kannst mit deinem Handy. Und Imgur gucken kannst. Ja, gut. Auf dein Arbeitshandy. Was bestimmt nicht das sein sollte, was du machen solltest, mach das nicht. Ihr sollt arbeiten, aber. Wenn man gerade nicht zu arbeiten hat, Sollten Sie nicht arbeiten? Ich bin fertig. Ja, wo ist die Arbeit? In meinem Kopf. Ja, didn't expect that, hä? Ich würde sagen, gehen wir mal, wo wir gerade bei Arbeit sind, gehen wir mal weiter. Ich Far Cry. Hat zwar nichts mit Arbeit zu tun, aber egal. Das hat überhaupt nichts zu tun. Jawohl, es sind Jobs. Ja, 20, Jobs. Ja. Und zwar Far Cry 5. Letztes Mal habe ich ja darüber geredet, dass Far Cry 5 möglicherweise im Western-Zeit spielen könnte. Moment. In letzter Zeit Allergien. Spielen könnte. Ja, auch Allergien. Ich nutze so gut. Das ist jetzt denied worden. Also es ist ein Polizist anstatt eines Sheriffs in Montana. Also es wird auf jeden Fall immer noch Amerika sein, aber es ist neumodisch, also da, wo es Polizisten schon gab. Also, ich weiß nicht. Anscheinend Hardline, also Battlefield Hardline in Far Cry. Im Prinzip schon, sowas stelle ich mir immer vor. Ich weiß nicht, ich hätte mir eine Western Far Cry viel geiler vorgestellt, aber mal sehen. First-Person-Western-Shooter in Open World, ja, das ist schon geil, das klingt schon geil. Aber ich meine, ich werde, also wenn es rauskommt, werde ich es mir ein bisschen angucken und dann entscheide, ob ich es mir hole. Ich werde es wahrscheinlich nicht holen, mal sehen. Außer es hat jetzt wirklich einen Grund, aber Polizei klingt schon geil. Open World Polizei. Mann, warum nicht? Weil Open World Western geiler klingt. Ja, es klingt beides geil, aber ich kann mich nicht entscheiden, was besser klingt. Ich meine, So, ja, Polizei also klingt ich auch finde geil, das. weil das Hardline hat mir schon so ein bisschen gefallen, die Story, aber es war Ich fand, ja, die Story Battlefield. von Hardline fand ich ziemlich geil. Das passte Muss einfach noch sagen. nicht rein, weil es Battlefield war. Ja. Weil ich finde den Multiplayer-Modus mit halt, dass du dieses Geld hast, fand ich ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. So also einfach schalten, anstatt halt, wie du normalerweise machst, mit halt so und so viele Kills mit der Waffe oder halt einfach leveln. Aber an sich, boah, ich finde schon interessant. Also ich bin gespannt, was kommt. Aber ich bin auch persönlich so ein bisschen enttäuscht von Ubisoft, weil anstatt wirklich gute Ankündigungen zu machen, das ist ja so ein Spiel zur Zeit. Ja, wir kündigen jetzt noch ein The Crew an, noch Assassin's Creed. Und noch ein Far Cry kommt. Nicht viel Informationen dazu, aber sie haben einfach drei Spiele angekündigt. Und das auf einem Investorentreffen. Glaube ich jedenfalls, dass es ein Investorentreffen war. Im Sinne von eher die Investoren glücklich machen als die Spieler. Ja. Meiner Meinung nach die falsche Entscheidung, aber naja, es ist Ubisoft. Es ist Ubisoft. Und auch wenn wir die Spiele teilweise hassen, spielen wir sie trotzdem. Also, auch unsere eigene Schuld. Ja, schon, ja. Sollten wir uns nicht belügen, wir sind selber schuld. Wir spielen Spiele. Wer tut denn sowas? So. Und meine letzte News, du kriegst tatsächlich heute die letzte News. Ich hab keine mehr. Was? Doch, doch, du hast noch eine. Was? Oh, das kam aber gerade erst dazu. Das hab ich noch nicht. Aber du hast noch eine News, du kriegst tatsächlich heute die letzte News. Nämlich WannaCry. Hat bestimmt inzwischen jeder von gehört. WannaCry ist eine Ransomware. Die nehmen essentiell einen Virus, der deine Daten nimmt und alle verschlüsselt. Wenn du deine Daten wiederhaben willst, dann hast du 6 Monate. Glaube ich jedenfalls um die 6 Monate. Und ansonsten verlierst du deine Daten komplett. Und die verlangen $300 in Bitcoins. Sollst du eine spezielle Bitcoin-Adresse schicken. Und anscheinend fangen die jetzt so ein bisschen an zu betteln. Betteln. Nämlich, du kriegst eine neue Nachricht in dem Virus. You have a new message. Also du hast eine neue Nachricht. Und da steht da ungefähr, ich habe bereits an den Entschlüsselungskey an viele Kunden, steht tatsächlich Kunden, geschickt, die den richtigen Betrag in Bitcoins geschickt haben. Und ich garantiere die Entschlüsselung für solche ehrenvolle oder wie heißt es, honest. Ja, ehrliche. Ehrlichen Kunden. Ja. Okay. Im Sinne von. Ach ja, genau das war. Okay, jetzt weiß ich, was jetzt Ich. Also es passiert. ist. So im Sinne von. Du hast meine Daten Geiseln genommen. Ich bin nicht dein Kunde. Also, sie fangen anscheinend wirklich an, so zu betteln. Essentiell höflich. Denn. Ja. WannaCry wird langsam geknackt. Ist unter anderem auch eine Sicherheitsfirma. Also das Ganze wurde von einer Sicherheitsfirma entdeckt, die einen Honeypot-PC hat. Also einen PC, der extra darauf ausgelegt ist, dass der soll Viren bekommen. Wenn er nicht Viren bekommt, dann macht er was falsch. What the fuck? Der Achso, ist. um die Viren zu knacken, da meinst du? Ja, und dann nehmen die sich die Viren und gucken sie sich an, gucken, wie sie die knacken können. Und die arbeiten da. Die sitzen da schon seit einer Weile dran und dann ist die Nachricht bei denen aufgeploppt. Und Ein die haben Virus das natürlich bettelt, gedacht, aber. die haben sich natürlich direkt gedacht, das ist zu jämmerlich, als dass wir es nicht online stellen können. Und dann haben sie es online gestellt. Also weltweit sollen angeblich mehr als 200.000 Rechner infiziert sein. Sogar Windows XP wurde infiziert, obwohl Windows XP teilweise sogar sicherer ist, weil es Ja, anscheinend deswegen ist weniger es davon supported. angegriffen wurden. Aber es wird ja nicht mehr supported, aber trotzdem hat Microsoft ein Update rausgebracht. Ein Schutzupdate. Okay. Für Windows XP sogar. Und auch für Windows 10 und für Windows 7 wurden Updates rausgebracht. Ich weiß nicht, ob Windows 8 auch kam, aber ich gehe mal davon aus. Und dementsprechend updatet wenn ihr ein Update bereit habt, holt es euch. Ladet dieses Update runter und ja, holt euch keine Viren. Bye-bye zu Virussen. Holt euch keine Viren. Viren sind nicht zu empfehlen. Voll. Aber jedenfalls, sie scheinen zu betteln, denn sie wissen anscheinend, dass es langsam geknackt wird und dass sie dann kein Geld mehr kriegen. Und das mit den wirklich Kunden. Das sind nicht eure Kunden. Ihr nehmt deren Daten als Geisel. Illegal. Das sind Opfer. Ey, du Opfer, gib bitte Geld. Also ich, Kunden. Wir haben ehrliche Kunden. Die ganze Situation an sich ist nicht ehrlich. Und dann, wir ehrliche Kunden erhalten das sehr schnell. Was? Ehrliche Kunden. Keine Ahnung. Oh Mann. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen mal zum Ende. Wir haben nämlich gleich fast 1,5 Stunden. Und dann, ja, überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, gut. The Witcher. Viele mögen es, ich nicht unbedingt, aber es wird auf Netflix eine Serie geben für The Witcher. Und für Leute, die jetzt denken, oh nein, jetzt muss ich die anderen Spiele und Bücher lesen für die Serie, nein, muss man nicht, denn die Serie wird was komplett anderes sein, das wird nicht wirklich was mit der halt schon existierenden Story zu tun haben, da die Entwickler von halt dem Spiel nicht dabei sind. Ja, also wer es nicht dadurch weiß... Dürfen Netflix ja auch nicht halt die Story benutzen, weil sie ja, ich glaube, sogar copyrighted ist. Ja, die Story ist copyrighted. Also der ursprüngliche Autor von den Büchern, auf denen The Witcher basiert ist, 1 bis 3. Genau, der hat das komplett verloren. Videospiele. Er hasst sie. Warum auch immer. Aber er hasst sie und dementsprechend ist CD Projekt Red nicht inkludiert. Es wird in so einem Witcher-Universum sein, aber halt nicht mit Geralt. Nee, auf jeden Fall nicht mit dem Geralt, den wir kennen. Ich glaube, sie dürfen gern sich kein Geralt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schlimm oder gut findet. Ich finde es persönlich gut, weil direkte Filmadaptionen bei Filmen waren schon noch nie gut, bei Serien ja auch nicht wirklich. Und es ist okay. Im Universum, also wer sich für das Universum interessiert, kann es gucken. Aber es ist halt nicht direkt, es ist nicht Geralt, es ist nicht der Witcher, es ist halt sich an sich das Universum. Es ist halt ein Witcher. Ja, das ist ein Witcher-Universum. Dementsprechend, ja. Ich finde es interessant. Vielleicht hole ich mir dann Netflix. Aber dafür muss ich erstmal The Witcher selber weiterspielen. Ich hänge immer noch, also ich habe immer noch nicht seit Ewigkeiten weitergespielt. So. Wird jedenfalls nicht wie das Spiel. Ja. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Und dann, ja, viel Spaß beim Zocken. Ne? Ciao. Ciao.